Adam, Seth, Enos. 12 Kenan, Mahalal, Jared. Henoch, Methusalah, Lamech. Noah, Sem, Hem und Japhet. Die Söhne Japhets waren Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesech und Tiras. Und die Söhne Gomers, Askenas, Riphat und Togarma. Und die Söhne Javans, Elisa, Tarsis, die Ketiter und die Rodaniter. Die Söhne Hams waren Kusch, Mitzrayim, Put und Kanaan. Und die Söhne Kuschs, Seba, Havila, Sabta, Rema und Sabtecha, und die Söhne Remas Saba und Dedan. Und Kusch erzeugte den Nimrod, dieser fing an, ein Gewaltiger zu werden auf der Erde. Und Mitzrayim erzeugte die Luditer, die Anamiter, die Lehabiter, die Naphtuhiter, die Patrusiter, die Kasluhiter, von denen die Philister ausgegangen sind, und die Kaftoriter. Kanaan aber erzeugte Zidon, seinen Erstgeborenen, und Het und die Jebusiter, Amoriter, Girgasiter, Heviter, Akiter, Siniter, Avaditer, Zemariter und Hamatiter. Die Söhne Sems waren Elam, Assur, Arpachsed, Lot, Aram, Hul, Geter und Mass. Arpachsed aber erzeugte Sela, und Sela erzeugte Eber. Und dem Eber wurden zwei Söhne geboren, der eine hieß Peleg, weil sich zu seiner Zeit die Bevölkerung der Erde zerteilte, und sein Bruder hieß Joktan. Und Joktan erzeugte Almodad, Salef, Hatzamavet, Yara, Hadoram, Usal, Dekla, Ebal, Abimael, Saba, Ophir, Havila und Jobab, diese alle sind Söhne Joktans. Sem, Arpachsed, Sela, Eber, Peleg, Roy, Seruk, Nahor, Tara, Abram, das ist Abraham. Die Söhne Abrahams waren Isaac und Ismael. Dies ist ihr Stammbaum, der Erstgeborene Ismaels Nebajot, Kedar, Adbel, Mibsam, Misma, Duma, Massa, Hadad, Tema, Jetur, Naphis und Ketma, das sind die Söhne Ismaels. Und die Söhne Keturas, des Kebsweibes Abrahams, sie gebar ihm Simran, Joksan, Medan, Midian, Jisbak und Sua, und die Söhne Joksans waren Seba und Dedan. Und die Söhne Midians, Eva, Eva, Hanoch, Abida und Elda. Diese alle stammen von Ketura. Und Abraham erzeugte Isaac, die Söhne Isaaks waren Esau und Israel. Die Söhne Esaus waren Eliphas, Regel, Jehus, Jaelam und Korah. Die Söhne Eliphas waren Teman, Omar, Zephi, Getim, Kenas, Timna und Amalek. Die Söhne Reguls waren Nahat, Sera, Samma und Missa. Und die Söhne Seiers, Lotan, Sobal, Zibion, Anna, Dyson, Ezer und Disan. Und die Söhne Lotans, Hori und Homam, und die Schwester Lotans war Timna. Die Söhne Sobals waren Aljan, Manahat, Ebal, Sephi und Onam. Und die Söhne Zibions Aya und Anna. Die Söhne Annas waren Dyson. Und die Söhne Dysons, Hamran, Esban, Jitran und Keran. Die Söhne Esas waren Bilhan, Savan und Jakan. Die Söhne Disans waren Uz und Aram. Und dies sind die Könige, die im Lande Edom geherrscht haben, bevor es einen König der Israeliten gab, Bela, der Sohn Beos, und seine Residenz hieß Dinhaba. Als Bela gestorben war, wurde Jobab, der Sohn Seras, aus Bosra König an seiner Stadt. Als Jobab gestorben war, wurde Husam aus dem Lande der Temaniter König an seiner Stadt. Als Husam gestorben war, wurde Hadad, der Sohn Bedads, König an seiner Stadt, derselbe, der die Midianiter auf der Hochebene von Moab schlug und seine Residenz hieß Avit. Als Hadad gestorben war, wurde Samla aus Masreka König an seiner Stadt. Als Samla gestorben war, wurde Sol aus Rehoboth am Euphratstrome König an seiner Stadt. Als Sol gestorben war, wurde Baalhanan, der Sohn Achbors, König an seiner Stadt. Als Baalhanan gestorben war, wurde Hadad König an seiner Stadt, seine Residenz aber hieß Pagi und sein Weib Metabel, die Tochter Matretz, der Tochter Mesahabs. Und Hadad starb und die Häuptlinge von Edom waren, der Häuptling Timna, der Häuptling Alva, der Häuptling Jetet, der Häuptling Oholibama, der Häuptling Ela, der Häuptling Pinon, der Häuptling Kenas, der Häuptling Teman, der Häuptling Mibza, der Häuptling Magdil, der Häuptling Iran. Das sind die Häuptlinge von Edom.